WDR 5. Neugier genügt. Hast du schon mal Marihuana geraucht? Konntet ihr immer über alles reden? Wie war das, als ihr euch das erste Mal gesehen habt? Warum habt ihr euch scheiden lassen? War ich ein Wunschkind? Warst du mal in eine Frau verliebt, Mama? Manche Menschen haben ein ganzes Sammelsurium ungestellter Fragen. Andere müssen erst lange nachdenken, bis ihnen etwas einfällt. Oder bis sie sich trauen, es tatsächlich in Worte zu fassen. Jede Frage steht für eine Geschichte. Und kaum eine Frage doppelt sich. Es gibt Fragen, die sofort das innige Verhältnis zwischen Kind und Eltern zeigen. Es gibt witzige Fragen. Fragen, in denen unglaublich viel Leid steckt. Und es gibt Fragen, auf die es niemals eine Antwort geben wird. Harald ist 46. Seinen Vater hat er verloren, als Harald 26 Jahre alt war. Deshalb bleibt es jetzt an der Mutter, sich den Fragen ihres Sohnes zu stellen. Naja, die erste Frage, die mir jetzt eingefallen ist, war eigentlich, meine Eltern sich immer treu gewesen sind. Ne? Das war eine klassische Ehe, möchte ich sagen. Aber ich kann mich noch erinnern, meine Kindheit war sehr geprägt durch die 70er Jahre, als ich so zwischen 12 und 15 war. Und da hatten meine Eltern viele lustige Partys veranstaltet. Da ging's heiß her, da haben wir auch Bilder von gesehen. Und damals war die Zeit, wo es eben so um Partnertausch und diese ganzen Sachen ging. Und meine Eltern waren ein relativ attraktives Pärchen und sehr beliebt bei den Zahnarztfreunden oder sonst was. Und da hätte mich wirklich interessiert, sie haben immer so ein mysteriöses Geheimnis drum gemacht, weil ich weiß, dass es da Interessen bestanden haben von anderen Pärchen, aber ob die sowas zum Beispiel gemacht haben. Nicht die einzige intime Frage, die Harald gerne beantwortet bekäme. Allerdings ein Stück weit zu intim für seine Mutter. Da ist sie nicht ganz so offen wie bei anderen Themen. Nee. Das war immer so ein bisschen heilig, ne? Die Ehe. Mich hat ja immer interessiert, ob mein Vater ein guter Liebhaber war. Ne? Aber das wollte sie nie sagen. Das ist ein Tabu für sie, darüber zu reden. Harald ist derzeit Single. Er hatte viele Beziehungen, sagt er, aber keine auf Dauer. Mit den Fragen an seine Mutter sucht er nach Ursachen, warum es bei ihm nicht so klappt, wie er es sich wünscht. Wo sind die Parallelen zu den Eltern, wo die Unterschiede? Welche Rolle hat Treue für seinen Vater gespielt? Haben sich seine Eltern wirklich immer geliebt? Dass sich die Eltern von Andrea immer geliebt haben, steht für die 34-Jährige fest. Sämtliche Höhen und Tiefen haben sie gemeinsam erlebt, waren immer fürsorgliche Eltern für Andrea und ihren Bruder. Und sie haben auch eine offene Gesprächskultur gepflegt. Obwohl es Andrea leichter fällt, ihre Mutter mit persönlichen Fragen zu konfrontieren, als ihren Papa. Mittlerweile habe ich die Sachen, die mich interessieren, auch gefragt. Also so Sachen, ob der Papa denn der Einzige war, mit dem sie jemals geschlafen hat, was ich finde, was ich mir aus der heutigen Warte überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Aber was ja früher eigentlich gang und gäbe ist. Sowas wollte ich wissen. Das hat ein bisschen Überwindung gekostet, war aber alles easy. Oder halt so, ob sie denn vorher vor dem Papa auch schon mal verliebt war, das habe ich alles mit meiner Mama besprechen können. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass wir das gemacht haben, aber das haben wir gemacht. Bei meinem Papa ist das total anders. Den habe ich das alles noch nie gefragt, komischerweise. Interessiert sie natürlich brennend, was ihr Vater für ein Typ Mann vor der Ehe mit Andreas Mutter war. Gigolo oder eher der schüchterne Typ. Ihr selbst ist es auch gar nicht peinlich, das Thema anzusprechen. Aber ob Andreas Papa so begeistert wäre? Ich weiß nicht, ob ich ihm da nicht zu nahe treten würde, wenn ich ihn da irgendwie über seine Verflossenen ausquetsche. Ich würde es jetzt so einschätzen, dass er da auch gar nicht so unbedingt drüber reden will, weil er eben ein Gentleman ist, der lieber schweigt und genießt. Und damit kann Andrea auch gut leben. Ein paar Geheimnisse müssen schließlich erlaubt sein. Sexualität ist ein riesiger Schwerpunkt, der uns alle beschäftigt, meint Psychologe Ulrich Schmitz aus Köln. Und gerade auch in Beziehung zu den Eltern. Es ist aber auch wieder so ein ganz komisches Ding. Einerseits interessieren wir uns irgendwie so stillschweigend, ja, wie ist das denn bei den Eltern? Andererseits stellen wir aber auch die Eltern in uns auf so einen bestimmten heiligen Sockel und wollen gar nicht von ihnen mehr über Sexualität wissen, weil das auch unser Sauberbild von den Eltern so ein bisschen beschmutzt. Hier hat es wieder damit zu tun, in welcher Natürlichkeit auch die Eltern diese Themen leben und in welcher Art und Weise auch diese Themen dann beantwortet werden. Und da geht es auch dann weniger um Techniken als um den Beziehungsgehalt. Papa, warum kannst du mich nicht umarmen? Papa, warum hast du diese Frau geheiratet? Mama, warum hast du diesen Mann geheiratet? Thomas ist Anfang 40 und sieht seine Eltern 4-mal im Jahr. Nicht, weil sie so weit entfernt leben, sondern weil er es öfters nicht ertragen könnte. Niemals wird er seine Fragen ihnen gegenüber offen aussprechen, denn Thomas ist sicher, dass er keine Antwort bekommen würde. Also sag ich mal, das mit dem Umarmen kann ich nicht fragen, weil das gibt's dann irgendwie eine komische Antwort. Dafür muss man meinen Vater kennen. Der redet auch nicht sehr gerne. Er wird blocken. Also er hat mir auch immer sehr geholfen, sei es finanziell oder so, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber so ganz nah, klappt nicht. Ich will es eigentlich brechen, meine Schwestern kann alle umarmen, aber bei mir hat er anscheinend ein Problem. Mein Bruder verlangt es nicht, der braucht es nicht. Ich hätte es gerne manchmal. Ich denke mir, es ist vielleicht auch sowas Homophobes. Auch Thomas' Freundin Steffi hat ihre Baustellen mit den Eltern. Alleine ihre drängendste Frage zu formulieren, kostet sie viel Überwindung. Ob die eigentlich stolz auf mich sind, das würde ich gerne wissen. Oder jemals waren, oder... Ich fühle mich immer da so ein bisschen also als Sorgenkind, so, ne? Weil mein Bruder läuft so, ne? Das ist alles in der Bahn, da muss man sich keine Gedanken machen und ich bin immer so das Problemkind quasi. Es ist nicht so, dass in Steffis Familie nicht geredet würde. Aber dann doch lieber über andere. Sprich, Nachbarschaft, Bekannte, Verwandte. Immer wieder nimmt Steffi sich vor, beim nächsten Besuch Klartext zu reden. Und wenn sie dann bei ihren Eltern ist, fehlt ihr der Mut. Wenn man selber die Fässer aufmacht, dann ist man halt auch dabei. Ne? Und dann ist immer die Frage, ob das Wochenende reicht, diese Kisten irgendwie zu bearbeiten. Das ist ein bisschen wie mit so einer Fernbeziehung, ne? Wo man auch immer irgendwie meint, die Probleme unterm Deckel halten zu müssen, weil man eigentlich so ein nettes Wochenende miteinander verbringen will und nicht jetzt irgendwie da einen auf Stress machen will. Es ist schwierig, im Vorfeld einzuschätzen, wie Eltern die an sie gerichteten Fragen aufnehmen. Klar kommt es vor, dass Eltern ihre Kinder überraschen, meint Psychologe Ulrich Schmitz, indem sie viel positiver und offener reagieren, als es das Kind je gehofft hätte. Das kann passieren, leider ist oftmals bei heiklen Fragen und komplexen Familienverhältnissen auch das Gegenteil der Fall. Es gibt sicherlich Familien und Eltern, die so einen Druck aufbauen, dass man wirklich besser manche Fragen nicht stellt, weil das nur unheimlichen Zinnober ausmacht. Dann geht es nicht nur darum, den anderen mit der Frage zu konfrontieren, sondern dass man sich natürlich auch klar macht, welche Konsequenzen birgt das, wenn ich diese Tabufrage auch einmal öffentlich mache. Dann schwirrt sie nämlich im Raum rum und dann ist sie nicht mehr wieder zurückzunehmen und das muss ich wissen. Ich muss dann auch wissen, dass gegebenenfalls das Verhältnis, wie es bisher war, nicht mehr so weiter existieren kann. Steffi wird wohl noch eine Weile abwägen, ob sie die Eltern mit ihrem Wunsch nach Anerkennung und Bestätigung konfrontieren soll. Momentan ist die Angst zu groß, sie könnte zu viel Staub aufwirbeln und dadurch sehr verletzt werden. Tatsächlich gibt es auch Situationen, in denen die Fragen ewig auf eine Antwort warten, weil die Eltern zumachen oder weil sie schon gestorben sind und keine Antwort mehr geben können. Das ist ein Zustand, mit dem müssen wir wohl leben. Da bin ich auf mich selber angewiesen und auf die Gespräche mit den Freunden angewiesen, gegebenenfalls auf das ein oder andere Beratungsgespräch mit Kollegen oder Kolleginnen von mir angewiesen, um an dieser Stelle vielleicht stellvertretend auch für den anderen mir selber Antworten geben zu können auf die Fragen, die sich mir stellen. Es ist nie komplett. Also wenn ich eine Frage stelle oder die drei Fragen stellen, die mir so wichtig sind, dahinter tun sich wieder 10 neue auf. Nicht? Also irgendwann muss man dann auch mal den Punkt machen, sich lösen können und sagen, so, den Rest muss ich auch ein bisschen für mich selber beantworten. Horst Timms Geschichte wäre vielleicht in Vergessenheit geraten, hätte seine Tochter Katja ihm nicht all die Fragen gestellt, die ihr seit längerem am Herzen lagen. Wie hat ihr Vater als Jugendlicher den Zweiten Weltkrieg überstanden? Wie die Flucht vor der Roten Armee? Und später noch die jahrelange Gefangenschaft in einem DDR-Gefängnis? Ein bisschen war das die ablaufende Zeit. Also das war klar, dass er immer älter wurde und er wurde auch im Laufe dieses Alterns immer kränker. Und ich kannte so ein paar Eckpunkte seiner Biografie und aber eben keine Einzelheiten und keine Details. Anfangs waren Katjas Fragen noch unbeholfen, erzählt sie. Ihr Vater habe oft nur widerwillig geantwortet. Zu sehr war er es gewohnt, seine Ängste und Trauer jahrzehntelang runterzuschlucken. Doch mit der Zeit kamen immer mehr Erinnerungen hoch. Nach den ersten Gesprächen nahm seine Tochter Tonbandaufnahmen zur Hilfe, um die Lebensgeschichte ihres Vaters genau festhalten zu können. Es gab durchaus schmerzhafte Momente, auch natürlich traurige Momente. Und ich hatte auch manchmal Momente voller Wut, weil einem dann so bewusst wird, wie sehr, mein Vater ist da ja nur ein Beispiel für viele, wie sehr eben diese ganze Kriegskindergeneration, also die heute alten Menschen, die damals im Krieg Kinder waren, auf eine Art ausgeliefert waren, einfach dem Zeitgeschehen und irgendwie die meisten zumindest damit selbst klarkommen mussten, allein klarkommen mussten. Katja Timm hat die Geschichte ihres Vaters in einem Buch verewigt, mit dem Titel Vatertage. Es ist die Biografie von Horst Timm und gleichzeitig eine typisch deutsche Geschichte. Und es ist der Versuch einer Tochter, ihren Vater zu verstehen. Was seinen Charakter geprägt hat oder woher gewisse Gewohnheiten kommen, die Katja als Teenager unglaublich sonderbar und überflüssig vorkamen. Immer wenn wir in Urlaub gefahren sind, mussten wir oder sollten wir alle in der Familie die leeren Koffer vorher ans Auto bringen. Und dann hat mein Vater so eine Art Durchgang gemacht mit den ganzen Koffern. Der nannte das Probepacken. Und erst wenn ihm klar war, dass sozusagen alle Gepäckstücke, die diese Familie mit auf die Urlaubsreise nehmen wollte, auch wirklich in dem Kofferraum Platz gefunden hätten, haben wir also diese Koffer befüllt. Und dann wurden die richtig in das Auto gepackt. Das erkläre ich mir heute damit, dass eben dieses im Zweifelsfall alles dabei haben, was man wirklich braucht und sicher sein, dass das Platz findet auf dem Gefährt, mit dem man sich auf die Reise macht. Dass das auch so eine Erfahrung ist, die Familie wartet auf den Fluchtbefehl und alles, was sie mitnehmen muss, muss eben Platz haben. Katja war erst mit Mitte 30 bereit, all ihre anstehenden Fragen an den Vater zu richten. Jahrelang war die Generation des Vaters in erster Linie Tätervolk. Die Bereitschaft, ihm unvoreingenommen zuzuhören, musste erst wachsen. Heute ist sie dankbar über jedes einzelne Gespräch. Wir sind uns heute bestimmt näher als in vielen Jahren, in denen ich jugendlich gewesen bin. Zumindest gibt es mehr Ausdrucksmöglichkeiten für diese Nähe. Die war vorher so ein bisschen, ja, immer so diffus. Und das hat natürlich was mit einer Vertrautheit zu tun, die auch dadurch entsteht, dass man mehr voneinander weiß und auch mehr Situationen geteilt hat, in denen man sich wirklich eben nahe kommt, weil diese Gespräche zu führen eben zum Teil doch sehr, da haben wir sehr elementare Dinge besprochen. Horst Timm lebt heute im Altenheim und leidet unter Demenz. Er verliert zusehends seine Erinnerung. Viele Fragen dienen der Vergangenheitsbewältigung. Ihre Antworten sollen helfen, gewisse Verhaltensformen oder Beziehungsmuster besser zu verstehen. Und dann wieder gibt es bevorstehende Ereignisse, die so existenziell sind, dass sie ganz neue Fragen aufwerfen. Fragen, an die ein Kind bis dahin noch gar nicht gedacht hat. Etwa, wenn dieses Kind im Begriff ist, selbst bald Mutter zu werden. So wie Claudia. Ich bin gerade im 10. Monat schwanger. Das heißt, ich erwarte in den nächsten 7 bis 10 Tagen mein erstes Kind. Da drängen sich plötzlich ganz andere Fragen auf, die man so als Teenager und Kind überhaupt nicht hatte. Und jetzt plötzlich wird man Mutter und denkt an die eigene Mutter und die eigenen Eltern und fragt sich, wie war das wohl, als die mich gekriegt haben. Ich war auch das erste Kind. Und da kommen dann solche Gedanken wie, wie war das wohl in der Klinik, als ich dann im Endeffekt endlich rauskam und dann in den Armen der Mama lag, was für Gefühle kommen da hoch, wie war das, als vielleicht nach ein paar Wochen die ersten Reaktionen kamen, vielleicht ein bisschen Mimik, vielleicht das erste Lächeln, einfach was da emotional passiert. Auch Jörns Frage war nach vorne gerichtet, als er sie vor 4 Jahren seinem Vater gestellt hat. Seine Lebensfamilienfrage, wie er sie noch heute bezeichnet. Denn Jörn stammt aus einer klassischen Medizinerfamilie. Sein Vater war Arzt, sein Onkel sein Großvater. Und so hat auch Jörn begonnen, Medizin zu studieren. Zum einen glaubte er, seine Familie würde das von ihm erwarten, zum anderen hatte er auch keine wirkliche Alternative. Aber nach den ersten Semestern war klar, Jörn will niemals ernsthaft Arzt werden. Das ist einfach nicht sein Weg. Da kam dann die Frage für mich auf, kann ich mit meinen Eltern ins Gespräch gehen, ganz konkret mit meinem Vater, das war ein sehr bestimmter Mensch, ob ich vielleicht doch nochmal was ganz anderes machen will. Und die Frage hat bestimmt 1,5 Jahre in mir gegärt und ich habe sie nicht rausgelassen. Jörn hatte große Angst, seinen Vater zu enttäuschen. Schließlich hatte er ihn sein ganzes Leben lang sehr bewundert und geliebt. Sein Vater war für Jörn immer ein Held. Umso größer die Hemmschwelle, in den Augen des Vaters als Versager dazustehen. Dann, nach einem Familienfest und ein paar Gläsern Rotwein, hat Jörn Mut gefasst und seinem Vater eröffnet, er wolle sich selbstständig machen. Mit einem Kaffee. Die Frage kam dann auf, kann ich aufhören, kann ich abbrechen und nochmal neu durchstarten, weil natürlich brauchte ich das Backing irgendwie der Familie, dass ich mich das überhaupt traue, diesen Weg zu gehen. Und diese große Angstfrage hat sich sofort aufgeklärt mit einem Lächeln und dem Satz, selbstverständlich, mach das, was dich glücklich macht. Und hat so viel Steine von mir genommen und mich so erstaunt, dass ich so lange habe warten müssen auf so eine einfache Antwort, obwohl es eigentlich klar war, weil wir uns in der Familie eigentlich immer alles ansprechen können und mit meinem Vater auch immer konnten. Er ist ja leider nicht mehr bei uns. Ich habe das Studium abgebrochen, kurz am Schluss, habe von meinem Vater eine Anschubfinanzierung bekommen und werkel jetzt in meinem eigenen Café. Das war der richtige Weg und die richtige Frage und die richtige Antwort. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.